という独裁。 Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Schmuckstücke, erster Teil. Mein neuer Klient war ein junger Journalist, der mir sogleich sympathisch war, weil er mich in eine Bar einlud. Leider stellte sich die Bar als Alternative heraus, was wiederum hieß, dass darin kein Whisky, dafür seltsame Gemüsesäfte ausgeschenkt wurden. Ich verzichtete, während mein Klient wortlos ein Glas mit grünem Inhalt leerte. Vor 3 Monaten begann ich mit der Recherche zu einem Buch. Mein erstes Buch. Ich werde es meiner Mutter widmen. Vermutlich hat sie ihre Mutter in der Kindheit mit schrecklichen Gemüsesäften gefoltert. Und jetzt kommen sie nicht mehr davon los. Meine Mutter hat mich gefördert. Als ich 7 war, da wollte ich Comics lesen. Sie aber schenkte mir ein Abonnement des Spiegel. Solche Rabenmütter werden heutzutage in Talkshows geoutet und ausgebuht. Dank ihr bin ich Journalist geworden. Mit 10 schrieb ich meine erste Reportage. Mit 12 erhielt ich meinen ersten Preis. Und mit 14 hatte ich eine Krise und wollte Lehrer werden. Und jetzt haben Sie die Krise überstanden und möchten ein Buch schreiben? Über Originale. Das bringt mehr ein als ein Buch über Fälschungen. Sie sind auch so etwas wie ein Original? Danke, danke, aber über mich müssen Sie nichts schreiben. Ihre Mutter würde das nicht gerne lesen. Sie kennen meine Mutter? Ich hoffe nicht. Sie ist einmalig. Deshalb muss ich die Schmuckstücke wiederbekommen. Haben Sie mit 13 Jahren gelernt, in Rätseln zu sprechen? Meine Mutter hat mir ein paar Schmuckstücke zur Aufbewahrung überlassen. Sehr alt, sehr wertvoll. Leider wurden diese Schmuckstücke gestohlen. Aber zur Polizei gehen Sie erst, wenn Sie 40 sind, oder was? Ich möchte nicht, dass der Dieb strafrechtlich belangt wird. Sie wissen, wer es war. Ist sie groß, schlank und unwiderstehlich? Als ich 4 war, da wusste ich, dass ich mir nichts aus Frauen mache. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Vielleicht sollte sich ihre Mutter klonen lassen, damit sie später doch noch heiraten können. Beschaffen Sie mir den Schmuck. Diese Stadtoriginale waren alle mindestens einmal in meiner Wohnung. Ich verdächtige niemanden konkret, aber es muss einer meiner Interviewpartner gewesen sein. Er überreichte mir eine Adressliste. Einige der Originale lebten in richtigen Wohnungen, andere in einer Baumhütte. Da es regnerisch war, zog ich es vor, mich zuerst in einer Wohnung umzusehen. Die Wohnung entpuppte sich jedoch als Potemkinsche Fassade. Dahinter lauerte der nackte Irrsinn. Willkommen im Reich der grauen Federn. Pau. Ich bin Häuptling Graue Feder, ein Nachkomme der Jota-Jota-Indianer. Und ich bin Philip Maloney, ein Nachkomme irischer Säufer und Schweizer Alphornbläser. Feuerwasser ist in meinem Tipi verboten. Wenn Sie möchten, können wir zusammen eine Friedenspfeife rauchen, aber nur, wenn Sie in friedlicher Absicht gekommen sind. Ich schreibe an einem Artikel über die letzten Indianer der Stadt. Man hat mir ihre Adresse genannt, da außer Ihnen nur noch dieser übergewichtige Sänger behauptet, Indianer zu sein. Ja, alles nur Folklore. Ich habe echtes Indianerblut in mir. In einem früheren Leben wurde ich am Missouri von der Kavallerie verfolgt und getötet. Sehen Sie diese Narbe? Eindeutig eine Schusswunde. Ich wusste gar nicht, dass Sie Schusswunden vererben. Das ist eine Art Stigma. Sie kennen das sicherlich, diese Menschen, die plötzlich an Händen und Füßen zu bluten beginnen. Bei mir ist das anders. Ich spüre das Leid, das meinem Volk angetan wurde. Und weshalb wandern Sie nicht aus und gehen in ein Reservat zu Ihren Stammesbrüdern? Das geht leider nicht. Ich bin der einzige Überlebende meines Volkes. Die Jota-Jota-Indianer finden Sie in keinem Geschichtsbuch. Sie sind ausgerottet und vergessen. Mit einer Ausnahme. Sie steht vor Ihnen. Dann kann ich Sie für meinen Artikel nicht gebrauchen. Ich schreibe nur über eingebildete Indianer. Ich bin nicht eingebildet, ich bin echt. Ich schreibe gleichzeitig auch noch einen Artikel über alte Broschen und anderen Schmuck. Ich besitze nur Indianerschmuck und eine Lebensversicherung. Eigentlich lehnen wir Indianer es ab, unser Leben zu versichern. Aber meine Wohnung gehört der Versicherungsgesellschaft und die schmeißen mich raus, wenn ich die Versicherung kündige. Aber vielleicht könnte ich bei Ihnen unterkommen. Ich könnte mein Tipi in Ihrem Büro aufstellen und Ihnen weise Indianersprüche diktieren. Damit könnten Sie reich werden. Ich zog es vor, ein armer Schlucker zu bleiben und mich mit anderen Stadtoriginalen herumzuschlagen. Carlo Pronto war ein Künstlername. Doch der Mann, der sich so nannte, war kein Künstler, sondern ein Geisterjäger. Er war gerade dabei, in einer alten Villa nach dem Rechten zu sehen. Das geht so den ganzen Tag und die ganze Nacht. Es ist richtig unanständig. Ja, diese Geist ist eine Proletarier. Das ist ungewöhnlich. Die meisten Geister stammen aus der Oberschicht. Dieser Geist scheint Verdauungsprobleme zu haben. Ja, keine Probleme. Ich werde die Geist in Garaus machen. Danach wird diese aus für immer geistfrei sein. Das möchte ich aber nicht. Wie, was? Ich solle die Geister nicht verjagen. Ich möchte, dass Sie diesen Geist durch einen anderen ersetzen. Einen zivilisierten, einen gebildeten Geist. Ich habe dieses Haus gekauft, weil es darin spukt, aber ich ahnte nicht, dass dieser Geist keine Manieren hat. Vielleicht sollten Sie beim nächsten Mal zuerst einen Katalog anfordern. Pflegeleichte Geister sind aber teurer. Das wissen Sie schon. Ich weiß nur, dass ich mich gerne mit Herrn Pronto unterhalten möchte. Aber erst, nachdem er diesen Rüppelgeist verjagt hat. Oh, ja, 2 bis 3 Tage müssen Sie mir schon Zeit lassen. Ja, ich muss Tag und Nacht hier sein, muss mit den Geistern Kontakt aufnehmen. Wo ist er nachts zu hören? In meinem Schlafzimmer. Oh, Sie, dann werde ich mich zu Ihnen legen. Ja, wenn es der Sache dient. Moment mal. So leicht komme ich nie in das gemachte Bett einer Klientin. Sie sind im Gegensatz zu Herrn Pronto auch nicht gerade der südländische Typ. Ah, Herr Maloney ist ein privater Detektiv. Er interessiert sich für Geisterjäger, weil er glaubt, damit nebenbei etwas Geld verdienen zu können. Ich glaube nicht, dass er für diesen Job geeignet ist. Ich habe von einem Geist gehört, der alte Broschen sammelt. Kommt Ihnen das bekannt vor, Pronto? Geister sind in der Regel keine Sammler. Ja, so, und jetzt, ich mache mich an die Arbeit. Wir sollten in Ihre Schlafzimmer vielleicht beginnen, Frau Pfarr. Wussten Sie, dass Geister durch nackte Körper irritiert werden? Tatsächlich? Sie wies mir die Tür und der Geisterjäger Pronto schaute lüstern auf das Hinterteil der reichen jungen Dame. Wieder einmal wurde mir bewusst, dass es angenehmere Berufe gibt als jenen, den ich gewählt hatte. Dieser Eindruck verstärkte sich, als ich in die Wohnung von Herrn Klauser kam, einem weiteren Stadtoriginal, das tot auf dem Küchenboden lag. Ich rief meinen Klienten an und dieser versprach, an den Tatort zu kommen, um jene Fragen der Polizei zu beantworten, die nur er beantworten konnte. Das soll mal einer verstehen, Maloney. Der Tote hatte weder Verwandte noch Bekannte. Und auch im Haus kann sich niemand daran erinnern, je einen Satz mit ihm gewechselt zu haben. Zudem hatte der Tote keine Arbeit. Saß den ganzen Tag in seiner Wohnung. So etwas kann Ihnen auch mal blühen, Maloney. Immerhin musste der Tote sich nie mit einem Polizisten unterhalten. Ein solches Leben hat auch etwas für sich. Und Sie, junger Mann? In welchem Verhältnis standen Sie zu dem Toten? Ich wollte über ihn schreiben. Das ist wieder typisch. Die Journalisten interessieren sich nur für das Abnorme, das Perverse, das Negative. Über einen Polizeibeamten, der Tag ein, Tag aus seinen Dienst versieht, wird nie etwas geschrieben. Dafür erscheinen nette Artikel über Polizisten, die sich als Drogenkuriere versuchen und so dämlich sind, Rauschgift in einer Lautsprecherbox zu verstecken. Noch ist nichts erwiesen, Maloney. Vielleicht sind diese Polizisten unschuldig. Vielleicht sind das gar keine Polizisten. Vielleicht wurde alles nur von den Medien erfunden. Die Medien brauchen schließlich Geschichten. Es fällt nicht jeden Tag ein Kennedy vom Himmel. Herr Klauser war ein Genie. Er wäre berühmt geworden, wenn ich seine Geschichte veröffentlicht hätte. Und was hat dieses Genie gemacht? Wie ein Künstler sieht der Tote nicht gerade aus. Herr Klauser hat vor 10 Jahren ein beträchtliches Vermögen geerbt. Seit wann ist Erben ein Geniestreich? Die einen erben Geld, die anderen Intelligenz und der Rest ein Dienstreglement. Herr Klauser hat sich danach völlig zurückgezogen und in Abgeschiedenheit eine eigene Sprache erfunden. Eine Sprache, die nur er selber beherrscht. Und wozu soll das gut sein? Sprachen, die niemand spricht, gibt es genug. Denken Sie nur an Latein, Esperanto oder an Rätoromanisch. Herr Klauser hat sich nur noch in seiner eigenen Sprache verständigt. Wenn man sich Mühe gab und sich Zeit nahm, dann konnte man ihn verstehen. Mir ist es gelungen, einige seiner Worte zu deuten. Makadokuvuko hieß zum Beispiel Niederdruckheizung. Ein Wort, das in der alltäglichen Konversation nicht fehlen darf. Es reicht. Ich bin hier, um einen Mord aufzuklären. Dazu genügen mir Name und Adresse des Opfers, Blutgruppe, AHV-Nummer und Impfbüchlein. Das geben wir in unseren Computer ein und schon haben wir ein Motiv. Und wenn kein Motiv herausschaut, haben wir wenigstens eine schöne Liste. Die kann man ausdrucken und vervielfältigen. Ganz im Gegensatz zu diesem Mogadischu-Unsinn, den Sie uns erzählen. Makadokuvuko. Sag ich doch. Mein Klient begleitete mich in eine Bar. Ich genehmigte mir etwas Alkoholisches, während er sich mit einem Tomatensaft begnügte. Er fragte nach dem Stand meiner Ermittlungen und ich verwies ihn auf das beinahe leere Glas. Er nickte nachdenklich und riet mir, auch noch die anderen Originale aufzusuchen. Am nächsten Morgen besuchte ich Frau Fähndrich, die unnützes Wissen sammelte. Hier in diesem Computer habe ich 3 GB unnützes Wissen gesammelt. Und wozu soll das gut sein? In unserer Zeit muss alles einen Nutzen haben. Dabei vergisst man, dass vieles, was auf den ersten Blick nutzlos erscheint, später von großer Wichtigkeit sein kann. Hier zum Beispiel. Das ist der Fahrplan der schwedischen Eisenbahn aus dem Jahre 1976. Ich kann Ihnen jederzeit sagen, welche Züge zu welcher Zeit zwischen Stockholm und Göteborg fuhren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das je wissen muss, ist relativ gering. Aber vielleicht wird eines Tages ein Skelett gefunden und bei dem Skelett eine Bahnfahrkarte, die aber nicht mehr leserlich ist. Die Polizei muss herausfinden, wann dieses Skelett wohin gefahren ist. 1976 in Schweden? Oder besitzen Sie noch mehr alte Fahrpläne? Ich digitalisiere alles, was mir in Antiquariaten und Brockenhäusern in die Finger kommt. Zum Beispiel ein Adressbuch aus Turin, 1954. Zweifellos eine spannende Lektüre. So ist es. Diese Bücher erzählen Geschichten. Unser Leben ist ein Puzzle, von dem wir nur die großen Stücke im Gedächtnis behalten. Ich interessiere mich für das, was unser Gedächtnis nicht speichert, weil wir es für unnütz halten. Und wie finanzieren Sie sich dieses unnütze Hobby? Ich erhalte Stipendien und Forschungsaufträge. In ein paar Jahren wird an jeder Universität unnützes Wissen gelehrt. Das war schon immer so. Unnützes Wissen lehrt uns, dass alles an Bedeutung verlieren kann. Ein Adressbuch zum Beispiel ist nur interessant, solange es ständig aktualisiert wird. Ist es nicht auch bei den Menschen so? Solange sie leben und sich aktualisieren, interessiert man sich für sie. Und wenn sie sterben, werden sie vergessen, früher oder später. Wie das Turiner Adressbuch aus dem Jahre 1954. Dagegen kämpfe ich an. Gegen das Vergessen. Ich wünschte ihr ein Elefantengedächtnis und fuhr zurück in mein Büro. In einer Schreibtischschublade fand ich einen ganzen Haufen unnützen Wissens. Zum Beispiel ein uraltes Telefonbuch und eine Wettervorhersage aus dem Jahre 1986. Und auf einem alten Stadtplan fand ich den Wald, in dem Herr Rauber hauste. Noch so ein Stadtoriginal. Ja, dieser Journalist möchte ein Buch über mich schreiben. Über Sie alleine? Haben Sie denn so viele Seiten zu bieten? 476 Stofftiere. Alle geben Geräusche von sich. Das ist ja ekelhaft. Kein Wunder, haben Sie Ihre Wohnung verloren. Ich habe mich freiwillig in den Wald zurückgezogen. Meine Nachbarn machten sich über mich lustig und die Polizei vermutete, dass ich mit meinen Stofftieren Kinder in die Wohnung locken wollte. Dabei versuchte ich nur, Schwingungen zu erzeugen. Die Stofftiere verursachen Geräusche, die mein Skrotum in Schwingung versetzen. Ihr Skrotum? Wenn ich ein anderes Wort dafür verwende, klingt es unanständig. So ist es aber nicht gemeint. Es gibt eine direkte Verbindung vom Skrotum zum Stammhirn. Wird diese Verbindung durch Schwingungen animiert, werden im Gehirn Glückshormone freigesetzt. Die Folge ist die unendliche Glückseligkeit. Und die erleben Sie hier im Wald? Nicht ganz. Erst in der Vereinigung mit einer geliebten Frau wird das Glück vollkommen. Und diese Frau muss eine Waldfee sein. Sie muss vor allem akzeptieren, dass die körperliche Verschmelzung auf Stofftieren geschehen muss. Die Geräusche sind wichtig für die gemeinsame Glückseligkeit. Und wie finanzieren Sie sich die Stofftiere? Ich lebe bescheiden, erlege ab und zu ein Wildtier und verkaufe es. Stofftiere sind nicht teuer. Jetzt aber möchte ich mein Skrotum in Schwingung versetzen. Er tat dies, indem er mehrere Stofftiere gleichzeitig zum Quietschen brachte. Seine Augen verdrehten sich in Verzückung und ich suchte das Weite. Erst Stunden später hatte ich mich von den beiden Stadtoriginalen einigermaßen erholt. Am nächsten Morgen rief mich Herr Pronto, der Geisterjäger, an. In seiner Wohnung spukte es. So etwas ist mir noch nie passiert. Der Geist, den ich aus Frau Pars ausvertrieben habe, ist ihm gefolgt. Soweit ich informiert bin, genügt es, wenn Sie sich nackt ins Bett legen, um ihn zu verjagen. Sie, aber das funktioniert nur in fremden Häusern. Und bei fremden Frauen? Eine Frau liegt in meinem Bett. Donnerwetter, Sie haben ein Tempo drauf. Gestern noch im fremden Bett und jetzt im trauten Bett mit fremder Dame. Nein, die Frau ist nicht fremd. Ja, ich habe sie bei dieser Journalisten kennengelernt. Sie sammelt seltsame Informationen, Busfahrpläne und andere Mist. Alte Adressbücher aus Turin? Ja, alles, alles. Die Frau ist nicht ganz dicht, aber wie soll ich sagen, ungemein. Sie wissen schon. Und jetzt liegt sie in ihrem Bett und verlangt nach dem Mailänder Telefonbuch aus dem Jahre 1987. Sie verlangt gar nichts mehr. Sie ist tot. Sie haben Frau Fähnrich umgebracht? Nein, sie lag da, tot in meinem Bett, erschossen. Und weshalb haben Sie nicht die Polizei verständigt? Die Polizei? Genau. Ich überlegte, was ich machen sollte, aber es fiel mir einfach nicht ein. Mit Geistern komme ich alleine klar, aber mit dem Vorstadium von Geistern mit echten Toten, da kenne ich mich nicht aus. Rufen Sie die Polizei. Ich trinke in der Zwischenzeit eine Flasche Grappa. Tatsächlich leerte er locker eine Flasche, während ich mit der Einsatzzentrale sprach. Als die Polizei eintraf, kümmerten sich die Beamten umgehend um Herrn Pronto, der regungslos auf dem Sofa lag. Ich machte die Beamten darauf aufmerksam, dass die eigentliche Leiche im Schlafzimmer lag. Als die Polizei erschien, verstummte der rüpelhafte Geist in Herrn Prontos Wohnung. Wahrscheinlich sah er ein, dass er gegen die Beamten keine Chancen hatte. Herr Pronto duschte kalt und war wieder ansprechbar und versuchte gleich, seine Dienste der Polizei schmackhaft zu machen. Viele Verbrechen sind auf Geister zurückzuführen. Davon wissen wir nichts. In unseren Statistiken kommen keine Geister vor. Die Leute werden durch die Geister verrückt und begehen Morde. Deshalb ist es wichtig, auch gutmütige Geister zu verjagen. Dann könnten Sie gleich das ganze Polizeipräsidium ausmisten. Diese Frau in ihrem Bett wurde erschossen. Mit einer Schusswaffe. Geister benutzen keine Schusswaffen, das kann man in jedem Gruselkrimi nachlesen. Das ist alles Schund. Ich befasse mich seit über 300 Jahren mit dieser Materie. Seit 300 Jahren? Ist das wieder einer Ihrer bekloppten Klienten, Maloney? Er behauptet, Geisterjäger zu sein, aber offenbar hält er sich selber für einen Geist. Bitte, ich wurde auf die Erde geschickt, um meinesgleichen zu bekämpfen. Und um die Betten junger Damen zu erobern. Frauen schätzen es, wenn ein Mann Jugendlichkeit und Erfahrung mitbringt. So jung sehen Sie auch wieder nicht aus. Aber egal, schon bald können Sie uns beweisen, ob Sie tatsächlich etwas Geistiges, ich meine Geisthaftes an sich haben. Dann nämlich, wenn Sie in einer Einzelzelle schmutzen. Schnurren. Ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Frau Fendrich hat sich ohne meine Wissen in mein Bett gelegt. Wir haben uns bei dieser Journalisten kennengelernt und danach miteinander geschlafen. Ja, aber das war es auch schon. Die Frau interessierte sich für seltsame Dinge. Sie wollte wissen, wie meine Nachbarn in meiner Kindheit hießen. Die Frau sammelte unnützes Wissen. Darin war sie der Polizei nicht unähnlich. Die Polizei sammelt Fakten, Maloney. Jedes Detail kann wichtig sein. Zum Beispiel der Busfahrplan von Boston nach Washington aus dem Jahre 1964. Genau, Maloney. War die tote Amerikanerin? Dann könnten wir mit unseren Kollegen vom FBI zusammenarbeiten. Wussten Sie, dass beim FBI ein Mann arbeitet, der in 2 Stunden 50 Kreuzworträtsel lösen kann? Diese Amerikaner müssen in allem übertreiben. Und Sie sind verhaftet, Herr Bronto. In Wirklichkeit, ich heiße Hablützel. Ernst Hablützel. Das spielt keine Rolle. Unsere Zellen sind nicht angeschrieben. Bei uns wird jeder Name gleich schlecht behandelt. Der Geisterjäger packte eine Tasche voll mit Kleidern und Büchern und ließ sich widerstandslos abführen. Ich ging ebenfalls und besuchte den Indianerhäuptling. In seinem Tipi traf ich auf meinen Klienten, der sich seltsame Laute anhörte. Ist das echt? Ein Cherokee-Häuptling. Herr Klauser hat sich dieses Band immer und immer wieder angehört. Er war fasziniert von dieser Sprache, auch wenn sie ganz anders klang als die Sprache, die Klauser erfunden hatte. Und Sie vermuten, dass Klauser wegen seiner Sprache ermordet wurde? Menschen werden nicht wegen ihrer Sprache ermordet, sondern wegen dem, was sie sagen. Wer mit gespaltener Zunge spricht, muss sich nicht über einen gespaltenen Schädel wundern. Ich habe aus dem Radio vernommen, dass auch Frau Fähndrich ermordet worden ist. Tragisch. Aber die Frau lebte riskant. Weil sie unnützes Wissen sammelte. Sie sammelte auch, wie soll ich sagen, unnütze Männerbekanntschaften. Sie starb im Bett von Herrn Pronto. Der Geisterjäger hat die Frau erschossen? Das kann ich nicht glauben. Müssen Sie auch nicht. Er behauptet, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Ganz unter uns. Frau Fähndrich hat auch mir Avancen gemacht. Die Frau kannte offenbar keine Schamgrenze. Als Häuptling warte ich jedoch auf die Auserwählte Squaw. Frau Fähndrich konnte nicht kochen. So eine Frau passt nicht in ein Tipi. Herr Klauser war leider nicht so wählerisch. Er hatte mit Frau Fähndrich ein Verhältnis. Sie war begeistert von seiner Sprache. Total unnützes Wissen, sagte sie. Sie wollte seine Sprache digitalisieren. Und was ist mit meinem Schmuck? Frau Fähndrich trug alten Schmuck, als sie mich besuchte. Wir müssen in ihre Wohnung. Sie hat eine Zweitwohnung, davon weiß niemand etwas. Ich habe sie dort, ja, privat. Sie verstehen? Ich dachte, Sie machen sich nichts aus Frauen. Ich habe sie fotografiert. Ich möchte einen Fotoband veröffentlichen über Frauen, die anders sind. Wieso machen Sie keinen Fotoband über Indianer, die anders sind? Ich würde meinen Körper bemalen und rituelle Tänze aufführen. Möchten Sie sehen? Er begann sich andächtig zu bewegen. So andächtig, dass schon bald sein Tipi wackelte und wir wenig später unter dem schweren Zelt begraben wurden. Ich kämpfte mich frei und half auch meinem Klienten aus der beklemmenden Situation. Gemeinsam mit einem Polizisten suchten wir die Zweitwohnung von Frau Fähndrich auf. Die Tür war nicht abgeschlossen. Es ist seltsam. Und dieser Geruch? Riecht es hier nach Tannennadeln? Wir scheinen nicht die einzigen Überraschungsgäste zu sein. Das ist illegal, Maloney. Auch wenn die Türe nicht abgeschlossen war, darf man nicht einfach in eine fremde Wohnung eindringen. Laut Dienstreglement geht das nur, wenn vorher ein Schusswechsel stattgefunden hat. Dann ballern Sie mich in die Decke. Da, sehen Sie, der Schmuck liegt auf dem Sekretär. Nichts anfassen, junger Mann. Wir werden alle Spuren sichern und danach den Tatort abriegeln. Was denn für ein Tatort? Hier liegt keine Leiche herum. Wo Maloney ist, ist auch eine Leiche. Das ist das fünfte Gesetz der Thermodynamik, Maloney. Haben Sie wieder aus Langeweile in einem Lexikon geschmökert? Ich habe etwas gehört. Und ich habe etwas gefunden. Was soll das, Maloney? Wir sind nicht hier, um mit Stofftieren zu spielen. Aber dieser Herr spielt gerne mit Stofftieren, damit sein Skrotum vibriert. Ich habe sie geliebt. Herr Rauber? Deshalb riecht es in dieser Wohnung nach Wald. Es ist egal, wie es hier riecht. Dieser Mann hält sich illegal in einem fremden Schrank auf. Im Namen des Kleiderschrankes, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Sie hat mich nicht beachtet. Sie sagte, Stofftiere seien kein unnützes Wissen und deshalb für Sie nicht interessant. Ich habe ihr meine schönsten Tiere geschenkt und Schmuck. Den Sie mir gestohlen haben. Ein Dieb, ein Mörder und ein sich illegal in Schränken aufhaltender. Denken, die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Er hat auch Herrn Klauser erschossen. Sie wollte zu Klauser ziehen, ihn heiraten, seine Sprache erlernen. Ich dachte, wenn Klauser tot ist, habe ich bessere Chancen bei ihr. Ich beobachtete sie, folgte ihr und sah, wie sie sich bei diesem Geisteridioten ins Bett legte. Da knallten mir alle Sicherungen durch. Dann ist dieser Geisterjäger unschuldig. Egal, Maloney, er sitzt noch immer. Damit wäre bewiesen, dass er kein Geist ist. Das ist doch immerhin etwas. Finden Sie nicht, Maloney? Der Waldmensch verlangte nach einem Anwalt und er wollte unbedingt einige seiner Lieblingsstofftiere mit in die Untersuchungshaft nehmen. Mein Klient zeigte sich erkenntlich und schenkte mir eine alte Brosche. Als ich sie verhökern wollte, kriegte der Händler einen Lachanfall, an dem er beinahe gestorben wäre. So geht das. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Schmuckstücke, dritter und letzter Teil.